Im Nu steckte er alles unter den Mantel und heftete seinen angstvoll forschenden Blick auf Nastassja. Obwohl er sich in diesem Augenblick die Sache kaum mit Verstand überlegen konnte, fühlte er doch, dass man einen Menschen nicht in dieser Weise behandeln würde, wenn man ihn verhaften wollte. »Aber die Polizei? Du solltest etwas Tee trinken, willst du? Ich bringe ihn dir. Es ist noch welcher übrig geblieben. Nein, ich will hingehen. Ich will sofort hingehen«, murmelte er aufstehend. »Du kannst ja nicht mal die Treppe runtergehen. Ich will hingehen. Wie du willst.« Sie folgte dem Hausmeister. Sofort stürzte er zum Fenster, um den Strumpf und die Hosenfransen zu besehen. »Flecken sind da, aber kaum sichtbar. Alles ist beschmutzt, abgerieben und verblichen. Wer es nicht weiß, wird es nicht bemerken. Nastassja konnte wahrscheinlich von Weitem nichts sehen. Gott sei Dank.« Dann öffnete er mit Bangen die Vorladung und begann zu lesen. Er las lange und schließlich begriff er. Es war eine gewöhnliche Vorladung vom Polizeirevier, heute um 9:30 im Büro des Revieraufsehers zu erscheinen. »Das ist mir noch nie passiert. Ich hatte noch nie mit der Polizei zu tun. Und warum gerade heute?« Er wollte sich schon auf die Knie werfen, um zu beten, lachte aber dann darüber. Nicht über das Beten, sondern über sich. Er begann, sich eilig anzuziehen. »Soll ich zugrunde gehen? Dann gehe ich eben zugrunde. Egal.« »Soll ich den Strumpf anziehen?« dachte er plötzlich. »Er wird vom Staub noch mehr beschmutzt und die Spuren werden unsichtbarer.« Kaum aber hatte er ihn angezogen, als er ihn voll Ekel und Schrecken herunterriss. Er hatte ihn vom Fuß heruntergerissen, aber nachdem er überlegt hatte, dass er keinen anderen besaß, zog er ihn wieder an und lachte wieder. »Alles Konvention. Alles ist relativ. All das sind nur Formeln«, dachte er flüchtig, sozusagen nur am Rande des Denkens, zitterte aber dabei am ganzen Körper. »Ich habe ihn nun doch angezogen, habe es fertig gebracht, ihn anzuziehen.« Aber das Lachen verwandelte sich sogleich in Verzweiflung. »Nein, das geht über meine Kraft«, dachte er. Seine Füße zitterten. »Aus Angst«, murmelte er vor sich hin, der Kopf schwindelte ihm und schmerzte vor Fieber. »Eine List ist es. Sie wollen mich mit List hinlocken und mich plötzlich aus der Fassung bringen«, fuhr er fort, vor sich hin zu murmeln, als er auf die Treppe hinaustrat. »Das ist schlimm, dass ich fiebere. Ich kann irgendeine Dummheit sagen.